heute mit dem Dominik. Ja, hallo. Und mit dem Herrn Merkle. Ja, hallo. Und dem Martin. Hallo. Ja, wir haben jetzt schon gerade eben schon mal angefangen und da hieß du noch anders. Und ich war damals schon verwirrt, dass du anders hieß und jetzt heißt du nochmal wieder anders. Du hast definitiv zu viele Namen, Herr Merkle. Ja. Und die ganzen Permutationen. Schade, dass ich kein Doktor bin. Doktor? Dann könnte man da noch mehr lustige Spielchen machen. Nein, ich mache jetzt diesen Witz, der sich da anbietet, nicht. Gut. Aber ja. Soweit, so gut. Wir haben auch wieder einiges falsch gemacht letztes Mal und eins davon ist mir sogar aufgefallen. Wir haben nämlich irgendwie so rumgerätselt, wie das ist mit Motorola und Google, wer da gerade, also ob da Motorola gerade Apple verklagt oder ob das jetzt schon Google ist, die da Apple verklagen als Proxy von und so weiter. Und da habe ich mal nachgeguckt, wie man das so macht. Wenn man es nicht vorher macht, dann macht man es hinterher manchmal. Und das ist in der Tat so, Motorola Mobility ist noch nicht von Google gekauft, weil da muss erst noch das US Department of Justice vorher sagen, ist super oder nicht super. Und das haben sie noch nicht. Okay. Also so kartellamtsmäßig, weißt du? Aber Google hat sich doch jetzt gleich angeschlossen irgendwie. Naja. Ja, zu diesem ganzen Patentgedöns kommen wir später noch. Gut. Also auf jeden Fall, die Entscheidung steht noch aus und die soll angeblich gerüchtehalber nächste Woche dann stattfinden zu diesem Mobility-Kauf von Google und dass die dann irgendwie da die Patentsäcke übernehmen. Jo. Ja, wir haben natürlich nicht bloß letzte Woche Fehler gemacht, sondern auch vorletzte Woche. Ja, es ist ein einziger Fehler, diese Sendung. Ja, vorletzte Woche habe ich über iBook Author gesprochen und dass ich das ein bisschen benutzt habe und dass es eigentlich ganz nett ist. Und ich kann nur davor warnen, ich habe einen Tag mit diesem Programm verbracht und es war schlimm. Es war schlimmer als Illustrator. Es war schlimmer als jegliche Software, die ich gekannt habe. Mhm. Also ich bin auch richtig aggressiv geworden. Das lag natürlich daran, dass ich versucht habe, dieses iBook Author nicht einfach template-mäßig so zu verwenden, wie Apple sich das gedacht hat, sondern ein paar Sachen anders zu machen, weil ich die eben bei meinem bestimmten Fall so brauche. Ein ganz Riesenproblem ist der Fließtext. In normalen Layout-Design-Programmen kannst du angeben, welche Textblöcke Fließtext sind und dann diese Blöcke verknüpfen. Mhm. Also Fließtext ist der große Witz dran, dass der aus verschiedenen Blöcken besteht. Mhm. Wenn ich den einen editiere, dann fließt er in die anderen weiter und so weiter. Und auch iBooks Author hat diesen Fließtext. Es gibt aber nur einen Block, der das macht und es gibt keine Möglichkeit zu sagen, welcher das ist. Also der ist einfach da. Ich glaube, bei Pages ist es auch so. Ja, bei Pages kann das auch so sein. Dieser Block ist einfach da, das ist der Fließtext-Block. Der kommt zum Beispiel nicht bei den Kapitelseiten vor, also bei den Kapitel-Headers, sondern nur auf den Unterseiten. Du kannst Lesezeichen nur in diesem Fließtext setzen, also in anderen Texten nicht. Deswegen kannst du auch nicht an andere Stellen springen oder an ein Kapitel anfangen. Zumindest habe ich das nicht gesehen, wie das gehen könnte. Okay. Und das Schöne ist, er macht automatisch eine neue Seite auf, wenn der Fließtext überläuft. Hm. Nun ist es aber so, ich habe den dann benutzt und hin und wieder war es so, hat er auch eine neue Seite aufgemacht, wenn der Fließtext nicht überläuft. Oh. Was ein Problem ist, weil diese Seite nicht löschbar ist, weil er sie ja automatisch erzeugt. Das heißt, ich hatte mitten im Dokument dann leere Seiten. Und mit Undo ging das dann, aber wenn ich es nicht sofort gemerkt habe, habe ich an der Seite weitergebastelt und ja, dann waren einfach leere Seiten im Dokument drin. Dann hat er noch so schöne Sachen wie Ausschneiden und Platzieren. Macht er bei Textblöcken, glaube ich, an die Stelle, an der es bei der Musterseite war, wo ich das ausgeschnitten habe. Bei Bildern aber nicht. Und dann habe ich auch versucht, Seiten zu kopieren und manchmal hat er dann die automatischen Kapitelüberschriften mitgenommen und manchmal hat er sie nicht mitgenommen. Wenn er sie nicht mitgenommen hatte, hatte ich wieder ein Riesenproblem, weil dann musste ich die Seite löschen und dann wieder von Hand erstellen. Also es war viel, viel in der Kleinarbeit, was richtig nervig war. Und zum Beispiel beim Fließtext kannst du auch keine Rahmen machen. Also bei einem normalen Text kannst du nur Bilderrahmen drum machen. Da gibt's verschiedene Styles und so. Kann ganz nett aussehen. Beim Fließtext geht das nicht. Mhm. Und einige dieser ganz seltsamen Einschränkungen. Ich kann es also empfehlen, iBooks Author, wenn du wirklich das Template nimmst und dann da deinen Text reinhaust. Aber für advancedere Sachen ist es wirklich schlimm. Verstehe. Vielleicht eine ganz gute Gelegenheit zu erwähnen. Ich habe irgendwie die Woche auch das erste deutsche E-Book in, also so iBook sozusagen, da gesehen im iBook Store. Das ist ein Spiele-E-Zine quasi. Also Artikel über in der Hauptsache iOS-Spiele. So Feature-Artikel und aber auch Tests und Beschreibungen so von Spielen. Verlinke ich an der Stelle. Ich habe gerade vergessen, wie es heißt, peinlicherweise. Weil das jetzt gerade so, ja. Aber auf jeden Fall funktioniert das gut, meines Erachtens. Ist ein ganz schönes Format, um so diese längeren Magazinartikel zu präsentieren und halt auch noch anzureichern. Zum Beispiel in den Spielefällen ist es halt so, der hatte so einen Test, in Anführungszeichen, oder einen Artikel über ein Spiel und hat halt in diesem Artikel auch gleich das Video zum Spiel drin. Was ich ganz cool finde eigentlich. Ist es dann verlinkt oder ist es dann in dem Magazin? Das ist da drin. Ja, also ja, das ist auch offline lesbar. Das Magazin ist, glaube ich, 200 Megabyte oder so. Aber finde ich auch einen Vorteil an der Stelle, dass ich irgendwie unterwegs nicht da irgendwie den Trailer von Paper Monsters oder was auch immer runterladen muss. Je nach Platzproblemen auf deinem Gerät. Also ich habe halt gemerkt, dadurch, dass ich mir die ganzen Demo-Bücher von den Textbooks runtergeladen habe, sind halt einfach mal ein paar Gigabyte belegt. Ja, sicher. Ja, aber man will das schon wirklich auf der Platte haben. Weil sonst kannst du gleich eine Internetseite angucken. Also da hast du nicht den Vorteil. Ja. Und da ist ja oft mit der Flaky Connection, das ist ganz schön, wenn du ein paar Offline-Inhalte hast. Mhm. Aber keine Ahnung, wie viel Schmerzen das bereitet hat, das zu machen, aber das sieht auf jeden Fall ganz schön aus. Das ist so auch eine Bereicherung. Und wenn du Glück hast, macht es keine Schmerzen. Wenn du Pech hast, macht es sehr viele Schmerzen. Aber was ich an dem Ding auch noch interessant fand als Information, so, was ich auch noch nicht wusste, ist, wenn man sein Buch nicht verkaufen will, dann muss man sich auch keine ISBN zulegen. Ah, das ist ja so mit um die einzige App Store zu tun. Das ist die wichtige Information. iBook Store. Ja, genau. Einzustellen. Das ist ja mit die einzige Hürde, so die wesentliche, wenn man so ein Buch in diesen iBook Store reinstellen will, dass man sich eben eine ISBN vorher zulegen muss. Und die ISBN kostet halt so, ich denke, 80, 90 Euro um den Dreh. Also zumindest, wenn man sie jetzt nicht im Tausenderpack kauft. Das ist halt dann schon eher was Teureres so. Ja, ich fand es eher schlimmer, dass du eine amerikanische Steuernummer brauchst. Nee, du kannst auch ISBNs in Deutschland kaufen. Nein, eine Steuernummer, eine amerikanische noch. Ach so, ja, aber die brauchst du so oder so. Also die haben wir für den App Store auch gebraucht. Ja, aber da braucht man die inzwischen nicht mehr. Nee. Okay, also, ja, dann wird sich das wahrscheinlich für den iBook Store auch irgendwann mal geben, aber. Wenn er so erfolgreich geworden ist. Das ist jetzt nicht der Riesen-Act. Also da rufst du irgendwie an und sagst so, hallo, okay. Ich bin I'm a German citizen in der ID irgendwas Nummer und dann kriegst du eine. Ja, die ist eine größere gefühlte Hürde als eine wirkliche. Ja. Ja, die gefühlten Hürden, die sind oft die großen. Das haben wir damals so auf dem... Da muss man es dann schon richtig auf der WWDC gemacht auch. Und das war so ein bisschen, also das Telefonat war ein bisschen anstrengend, aber das ging dann alles reibungslos. Ja. Wir haben das während dem Mittagessen auf der WWDC gemacht damals. Ja. Also man braucht weder ISBN noch Textnummer, wenn man es wirklich nur reinstellen will und nicht verkaufen will. Und das finde ich ja dann auch ganz nett, dass das so weit offen ist, dass man wirklich sagen kann, hier so umsonst easy, tut mal in euren Bookstore und dann kann ich das irgendwie so ganz bequem an meine Leser schicken. Ja, also schön. Jo, mal im Auge behalten, was dann passiert so noch. Ja. Ja. Du warst in Nürnberg. Ich war in Nürnberg, ja. Das wollte ich bloß gesagt haben. Okay, dann ist es ziemlich. Ich war sogar sehr lang in Nürnberg, nämlich von Mittwoch bis Sonntag auf der Spielwarenmesse. Aha. Und habe mein tolles neues Spiel präsentiert, mehr oder weniger. Mehr oder weniger präsentiert oder mehr oder weniger toll? Mehr oder weniger präsentiert. Okay. Also Santa Cruz, erschienen bei Hans im Glück. Mhm. War natürlich sehr spannend, wie sind so die ersten Reaktionen, da auf der Messe, wie gesagt, nur Fachpublikum rumläuft, kriegt man jetzt nicht so viel Input, aber das Schöne ist, das Spiel ist jetzt auch schon erhältlich und ich bin sehr, sehr gespannt auf das Feedback, was jetzt kommen wird. Mhm. ja, hat auf jeden Fall viel Spaß gemacht, hat aber auch meine komplette Aufmerksamkeit gefressen. Ich habe also keine Ahnung, was auf Twitter los war in der Zeit. Anscheinend habe ich aber auch nicht viel verpasst. Bis ich glaube, wir haben dich ja ausreichend dann in der Shitstorms noch gebrieft. Ja. Ja, also bist jetzt nicht komplett aus der Welt sozusagen, was diese 4 Tage angeht. Aber es wird schon immer schwieriger, noch hinterherzukommen. Also ich mache mir jetzt Sorgen, ich bin jetzt dann so bin ich für eine Woche weg. Und dann, ob ich dann nochmal reinkomme in dieses Twitter, weißt du? Ja. Wenn wir eine Woche lang nicht und dann weißt du überhaupt nicht, was geht. Da gibt's kein Netz, meinst du? Ja doch, es gibt auch auf Kreuzfahrtschiffen Netz. Naja, also zu Santa Cruz möchte ich auch noch ein bisschen so Material zusammenstellen, damit man sich da mal informieren kann. Immerhin, die Regel gibt es jetzt schon online. Mhm. Da kann man vielleicht mal reingucken. Ja. Ja. Jo. Und ansonsten, die Berichterstattung im öffentlich-rechtlichen und sonstigen Fernsehen war ja wieder so, da gibt es Modelleisenbahnen und Genau. Beiträge in Sendungen, wo dann Crash Bandicoot gespielt wird auf der PlayStation und Mensch ärgere dich nicht abgelehnt wird als Brettspiel. Naja. Okay. Ja, also habe ich mal vertwittert, das ist so eine ganz seltsame Geschichte. Ich habe den Link gesehen, aber ich habe mich zu sehr gefürchtet zu klicken. Ja. Ganz seltsames Ding. Ja. Ja. Gut, das zu Nürnberg. Ja. Es gibt neue Gerüchte um neue iPads. Yay. Aber Anfang März. Ja, das ist so das einzige Interessante, dass die Aussage ziemlich Anfang März ist. Ja, das ist so das einzige Neue im Prinzip. Ja. So, es gibt halt jetzt so, hier dieses Panel wird wahrscheinlich drin sein und so. Und dieses Panel hat halt zufälligerweise jetzt genau die doppelte Auflösung von so einem alten iPad. Wer hätte es gedacht? Hurra, hurra. Wer hätte es gedacht? Es war nicht damit zu rechnen. Und das Rädchen hat dann ein bisschen weniger DPI hat. Oh mein Gott. Genau. Also ja, aber ich frage mich immer, ob der Speicher mithält, weil wenn du die 4-fache Anzahl von Pixeln hast, dann müllt halt deine Platte auch viel schneller zu. Naja, du kannst dich einfach an diesem Gerät, das du gerade in der Hand hältst, orientieren. Da ist jetzt Speicherplatz technisch jetzt nicht das 4-fache passiert, sondern höchstens das Doppelte. Eben. Und wenn dann die ganz tollen Bücher kommen, da ist deine Platte ganz schnell wieder voll. Ja, an sich ist es schon ein Problem an der Stelle. Ich sage jetzt weiter Platte, ich meine das metaphorisch. Ja, vielleicht kommen ja auch die iPads dann mit Festplatte demnächst. Ja, oder es ist dann so, dass die iPads 3. Ja. Die 3-Pads. Dann vielleicht auch ordentliche JPEG-Unterstützung haben und man eher für die 2X-Sachen JPEGs dann verwenden kann und dann hat man auf einmal nicht mehr Datenmenge. Ja, ist ja nur so PNG halt wegen komplett verlustfrei. Stimmt. Oder JPEG 2000. Sie könnten JPEG 2000 HDR-mäßig unterstützen. Dann hätte man sogar so mit maskierten, also datenmengentechnisch wäre das für Retina-Display durchaus relevant. Mhm. Naja, aber sie könnten hardware-technisch JPEG 2000 unterstützen. Ja, es gibt da ein Arm-Custom-Ding dafür. Ich lache mich kringelig. Naja. Ich wollte gerade noch sagen, 3-Pads, die Herrscher aus dem All. Aber, ja. Ah, eine schöne Serie. Ja, ja. Ich habe damals das Amstrad CPC-Spiel zugespielt, das war ein Text-Adventure. Wow. Ja. Und da gab's so eine Faltkarte. Wie ist es denn ausgegangen eigentlich, die Serie? Ich weiß es nicht. Ich auch nicht, aber irgendwie ist so komischer Schleim ist immer rausgelaufen, wenn sie umgefallen sind. Ja. Gibt's auch auf DVD mittlerweile. Ah, sehr schön. Kann man auf Amazon irgendwie so ein Seasonbox. Aber zurück zu den dreibeinigen Herrscher. Zurück zu den Apple News an der Stelle. Okay, iPad wird kommen, Auflösung, Display, doppelt so viel. Eigentlich, ja, recht viel mehr kam dann auch nicht, außer dass ein paar Bauteile wieder rausfallen aus irgendwelchen Quellen, eben auch das Display. Ja. Und hat irgendwelche Anschluss-Circuits und Gedöns und genau. Ja. Dann gab es noch irgendwie so dieses Gespräch mit Tim Cook, ob man vielleicht ARM-based MacBooks Airs. Das klappt alles heute nicht. Ob man MacBook Air mit ARM sehen würde. Und da war eher die Aussage so, also da kann man sich nicht vorstellen, dass die Leute, also das wird man alles mit einem iPad machen können. Also dass das irgendwie eine Lücke füllt. Das kann man jetzt so oder so verstehen. Also entweder, okay, das iPad kann demnächst sowieso alles, was dieser Formfaktor von dem R kann. Oder es ist einfach so, dass dass halt die ganze Umstellung auf ARM da zu viel auslösen würde und dann auch ein eingeschränkteres Produkt machen würde. Und im Vergleich dann würde das abstinken gegen den iPad. Das klang jetzt schon eher so, also wenn du diese Aussage liest, dann klang das eher so nach, ja, nee, diese MacBook Air-Geschichte, das machen wir schon noch, aber die Leute kaufen ja nur iPads und das lohnt sich jetzt nicht so wirklich, da noch einen ARM einzubauen. So, wir lassen das mal so noch weiter und machen ein bisschen da noch, aber Kerngeschäft ist das nicht mehr. Also ich verstehe es mal so, dass auf dem, dass wir auf macOS so bald keinen ARM sehen werden. Ja. Genau. Da wird weiter Intel als Plattform bleiben und ja. Ist ja vielleicht auch ganz angenehmer, es wäre schon eine große Transition an der Stelle. Also wenn man so einen ARM einbauen würde, dann müssten wieder alle Apps universal werden an der Stelle. Und also, boah. Ja, besser ARM dran als ARM Transition. Ich bin ja gespannt, was für ein Prozessor da drin ist. Ich weiß, man wird es wahrscheinlich nie wieder nicht erfahren, aber sie haben ja eigentlich angefangen, fürs iPad 3, ja. Sie haben ja eigentlich angefangen, so eine eigene eben Inhouse-Kompetenz aufzubauen und die ganzen A6 ist da drin. Genau, da ist ein A6 drin, aber die Frage ist dann, ob der schon so 64-Bit und komplett eigene Architektur ist oder ob der immer noch hauptsächlich lizenziert ist. Und da glaube ich, wenn sie mal diesen Sprung machen, dann macht es einen Haufen von der Geschwindigkeit her. Und das könnte natürlich auch passieren, weil gerade für das Display alleine brauchst du ja schon ziemlich viel Durchsatz und Power. Und irgendwas über das Display hinaus müssen sie ja schon auch wieder anbieten, glaube ich. Naja gut, aber das Display ist jetzt auch nicht so, oder der eigentlich schon wesentlich höher aufgelöst als ein iPhone dann natürlich wieder. Ja, doch. Also das ist ja nur jetzt so, dass das iPhone also so genauso viel Pixel hat wie das iPad. 248 mal 1500 ist schon schon dick, ja. Ist schon was, so ein Air hat das nicht. Also mir ist bloß aufgefallen, wie langsam das Onzer geworden ist. Also das ist der Ursprungs-iPad. Für das unsere, ist für nicht unsere, wirklich langsam Zuhörer aus dem Ausland, Marcel spricht von einem iPad 1. Ja. Also das erste iPad ist nicht mehr wirklich angenehm benutzbar. Das war noch ein... Ja, doch. Das ist gefühlt langsam geworden. Ich habe das mal mit meinem Vater in die Kur mitgegeben, deswegen. Also, aber das ist in der Tat so, ich habe das auch frisch installiert, extra dafür und holla die Waldfee. Ja, also es ist schon ein Unterschied. Ja, ja, und ich glaube, dass man das war mal, frisch installiert. Ja, ich glaube also, schon, dass wir im iPad 3 nochmal so denselben Unterschied sehen werden, nach oben hin. Ja, ja. Gerade weil auf dem iPad ja wirklich auch so viel Batterie drin ist, flächenmäßig, dass man da nicht sparen braucht. Hm. Es wird auf jeden Fall ein ähnlicher Unterschied wie zwischen 4 und 4S sein, denke ich, mindestens. Und das ist ja auch schon sehr spürbar. Genau, ja. Es ist ja überhaupt nicht spürbar, die Geräte werden ja wieder langsam. Das frisst sich ja alles immer gegenseitig aus. Denn 4S fühlt sich langsam an inzwischen. Nein, es fühlt sich jetzt wieder normal an. Ja, ja. Aber es frisst sich ja immer gegenseitig auf. Ja, ja, es ist spürbar dahingehend, dass die anderen Sachen langsamer werden. Ja, ja, das ja, schon. Ja. Ach ja. Und dann sind wesentliche Dinge passiert in der Online-Unterhaltungswelt. Alles wird besser, alles wird toller, weil... Das PlayStation Network heißt jetzt nicht mehr PlayStation Network. Ich habe mich da schon seit einem Jahr nicht mehr eingeloggt. Das geht mir nicht. Ich habe keine Ahnung mehr. Diese PlayStation stimmt, hat so dermaßen keine Relevanz für mich, also weil ich wollte irgendwie Dead Space mal noch spielen. Und habe ich das aber nicht gemacht. Und irgendwann wollte ich ja auch mal Metal Gear noch mal spielen. So. Für das war ja... Aber nö. Also ich habe es einfach nicht mehr... Die steht hier, wird nicht angemacht. Ja, ich habe mich das letzte Mal in den PlayStation Network eingeloggt, um mein Passwort zu ändern. Nach dieser Hacker-Attacke. Ja. Wie es damals so schön hieß. Und seitdem habe ich aber auch nur offline gespielt. Wenn überhaupt. Es liegt irgendwie noch so die Metal Gear HD Remake-Geschichte rum bei mir, aber ich komme auch zu nichts. Auf jeden Fall. Diese Hacker heißt jetzt, also diese Hacker-Geschichte ist wohl auch maßgeblich dafür, dass man sich jetzt gezwungen sieht, von dieser PSN-Marke wegzukommen, weil da assoziieren die Leute jetzt nur noch damit, dass da ihre Daten geklaut werden. Und deswegen heißt das jetzt SEN für Sony Entertainment Network. Zen. Ja. Aber wir machen das, aber das hat ist gerade erst passiert, oder? Weil das ist jetzt gerade letzte Woche passiert. Aber ja, die Vita ist doch schon draußen und bei dem hieß es ja noch PSN. Also die hatte, da haben sie. Oh. Naja, die Frage ist, wen interessiert's? Genau, also vor 3-4 Wochen hat ja auch der CEO gewechselt bei Sony. Mhm. Das ist jetzt der Hirai, also der Kaz Hirai, der auch die PlayStation damals maßgeblich betreut hat. Der ist jetzt irgendwie Gesamt-Sony-Chef statt dem Stinger, der das vorher war. Okay. Und der meinte so, ja, der Stinger, der hat ja schon einen ganz guten Job gemacht, aber es geht uns gerade total schlecht und wir müssen jetzt mal gucken, ob wir nicht irgendwie Zöpfe abschneiden und uns mehr so auf den Entertainment-Markt und die Customer, also die Kunden konzentrieren, die wir von Apple klauen können im Prinzip. So war die Ansage. Wir sollten diesen Enterprise-Scheiß und den ganzen anderen Kram lassen und hier irgendwie Apple imitieren. Hat hier Reiter so mehr oder weniger gesagt. Ja, ich weiß nicht, was Sony da noch hilft. Ehrlich gesagt, bin ich so zuversichtlich. Kommt dann die PlayStation 4 dann bestimmt und dann wird alles gut. Okay. Aufregerthema der Woche. Das Adressbuch. Pass und das Adressbuch. Für die, die noch gar nicht mit Pass in Berührung gekommen sind, Pass ist ein Social Network aller Facebook eigentlich, aber nur mit einer iOS-App und so ein bisschen schickimicki UI, die wirklich ganz schick ist. Hm. Das sind die auch überhand, dass man irgendwie so ein Social Network gar nicht mehr ins WWW stellt, sondern nur noch mit iPhone irgendwie. Ja, so ein paar Beispiele gibt es, aber Pass ist da das Prominenteste. Und die UI ist wirklich schick und an sich auch. Wenn man nochmal ein Social Network brauchen könnte, kann man sich das durchaus mal angucken. Die Frage ist allerdings, für was man es dann verwendet. Ja, also ich habe da so einen schönen Tweet gelesen, Pass the network for people who like to sleep. Ja, man kann nämlich schlafen und aufwachen auch einfach. Genau. Also man kann es halt irgendwie sagen, jetzt gehe ich schlafen und dann hat er so, ich ist schlafen gegangen und neben nächsten Morgen, wenn du es wieder aufmachst, dann geht die Sonne auf und sagt so, guten Morgen, jetzt bist du wieder wach. Ja, ich mach mal schlafen, bleib da schlafen, genau. Vielleicht irritiert es die anderen. Ja, also ich habe schon so auf Pass dann gelesen, so, ich hatte schon Angst, du schläfst ja schon seit 3 Tagen. Naja, auf alle Fälle sehr hübsch, aber sie haben einen großen Fauxpas sich erlaubt. Sie haben nämlich irgendwann einfach mal beschlossen, dein komplettes Adressbuch hochzuladen. Machen sie wohl schon immer. Und zwar nicht schon immer. Nicht schon immer? Es gab mal ein Interview, wo er gesagt hat, wir nehmen eure privaten Daten nicht. Und da haben sie es noch nicht gemacht, laut eigener Aussage. Und dann haben sie sich danach dafür entschlossen, es doch zu tun. Also ich habe irgendwie einen Text von Dave Weiner gelesen, den er irgendwie im November 2010 gepostet hat. Und da hat er sich schon gewundert, woher Pass weiß, wer seine Freunde sind. Aber keine Ahnung. Okay. Das ist jetzt auch ein Anekdotenwissen hier. Egal, auf jeden Fall jetzt haben sie sich halt irgendwie dabei erwischen lassen, muss man ja sagen, dass sie das gesamte Adressbuch einfach mal abgreifen und hochladen, in der Hoffnung, so denn deine Freunde zu finden bei sich auf dem Server. Ja. Tja, das ist jetzt irgendwie suboptimal. War jetzt nicht so gedacht, ohne zu fragen natürlich auch an der Stelle. Ja, also nicht jetzt wie bei, wie heißt's denn? WhatsApp. Genau. Sondern einfach mal so gemacht. Und dann als Erstreaktion auch gesagt, ja, wir wollen dich ja connecten, das ist doch gut so. Ja. Also da war erstmal sehr wenig Einsicht am Start. Ja. Also eher maximal GAU, ja, so ja. Was und PR angeht. Dann braute sich da ein Scheißesturm über Pass zusammen. Genau. Epischen Ausmaßes, zu Recht. In dem auch mehrfach erwähnt wurde, so der einzige Move, den man jetzt machen könnte, wäre alles zu löschen und mehr Culpa zu schreien. Ja, was sie im Endeffekt dann jetzt auch vor ein paar Tagen gemacht haben. Naja, das hat dann auch ein bisschen gedauert, aber dann hat dann irgendwie der CEO von Pass da in dem Blog, das da maßgeblich beteiligt war, das aufzudecken, irgendwie gepostet, dass das jetzt alles, wir haben schon ein Update in den App Store übermittelt und das wird jetzt alles besser. Genau. So, und jetzt kann man es irgendwie dann aussuchen. Aber ansonsten. Ich muss sagen, mich ärgert da an der Geschichte jetzt gar nicht so sehr, wie mit meinen Daten umgegangen wird, sondern erstmal natürlich, wie mit den Daten von anderen umgegangen wird, die bei mir halt eigentlich rumliegen. Ja, also das ist so die erste Geschichte, die mich daran stört. Ja, wenn das nur meine Daten wären, für die ich da verantwortlich bin, dann wäre ich halt irgendwie, dann würde ich mir das selbst zuschreiben. So, das ist halt doof, weil ich habe da deine Telefonnummer auch drin, naturgemäß. Ja, das ist genau das Problem. Das ist so die erste Komponente, die mich daran irgendwie nervt. Ja, und die zweite ist halt, diese Arschlöcher lassen uns Entwickler allesamt dumm, böse aussehen. Es ist so diese, es zerstört dieses Vertrauen zwischen Benutzer und Entwickler, dass man sich gegenseitig nichts will. Ja, und das ist halt so diese, wir machen hier ein kostenloses Social Network und greifen aber dann die Daten ab. Das riecht halt fischig und das macht so das ganze Ökosystem einfach unfreundlicher. Und das nervt mich. Ja, und es wirft natürlich schon auch die Frage auf, so, okay, jede App hat Zugriff aufs Adressbuch, wenn sie will. Ja. Was heißt es dann für mich jetzt so als Benutzer? Und dann schreien natürlich ein paar danach, dass man das nicht mehr können soll. Ja, wieder eine Passwortabfrage oder eine Abfrage. Ja, eine Abfrage oder ein Dialog. Das bringt doch überhaupt nichts. Ja, das ist so ein bisschen das Problem. Andererseits bei Location ist es ja auch da, und Adressbuch hat tendenziell, also bei mir persönlich ist Adressbuch schlimmer als Location. Ja, geht mir auch so. Ja. Aber also einmal okay sagen fürs Adressbuch pro App, die es wirklich braucht, fände ich schon okay. Ja, aber du hast doch nie Möglichkeit festzustellen, warum will er da jetzt rein. Also auch wenn er jetzt sagt, kann ich die Location haben? Ich weiß nie, warum will er die Location. Es gibt Fälle, da will ich sie ihm geben. Es gibt andere Fälle, da will ich sie ihm nicht geben. Und bloß weil ich sage, ja, du brauchst die Location, damit ich jetzt weiß, wo ich bin, heißt es noch lange nicht, dass ich sage, ja, du brauchst die Location und darfst sie dann irgendwo hochladen und abspeichern. Ja, also ja, diese Frage allein ist schon falsch, finde ich. Findest du? Ja. Es ist halt, der Mechanismus ist doof, weil du kannst halt nicht sinnvoll vermitteln, warum du das gerade tust, weil der Dialog halt nicht von dir kommt, sondern vom Betriebssystem. Sinnvollerweise muss er auch, weil sonst könntest du den Dialog ja manipulieren, dahingehend, dass du sagst so, übrigens, das passiert gerade nichts Schlimmes, drück mal okay. Wir haben natürlich aber auch so einen Review-Prozess. Dieser Review-Prozess könnte natürlich, wenn gegen das Framework gelinkt wird und da was gemacht wird, gucken, was damit gemacht wird. Nur so ein Gedanke. Ja. Also Apple hätte das schon mitbekommen können. Ich habe doch keine Probleme damit, wenn er lokal meine Daten benutzt. Ja. Und dass es rausschickt, kriegst du natürlich wieder nicht mit, weil es komplett in der Entwicklerdomäne. Ja, und dann sage ich, benutze die Daten lokal nicht. Und dann habe ich wieder bloß die Hälfte der Funktionen. Also das ist keine Lösung, sehe ich nicht so. Ich glaube, also ich habe mal so eine Anekdote, ich weiß gar nicht mehr wo, warum das Adressbuch nicht hinter Schloss und Riegel ist auf iOS. Ja, und ich weiß auch, ich kann es dir nochmal sagen, wenn es hinter Schloss und Riegel wäre, wirklich so hinter der Passwortabfrage, dann könnte, wenn man einen Anruf bekommt, man nicht sehen, wer einen anruft. Genau, das wollte ich dir gerade erzählen. Ich wusste nur nicht mehr, wer es mir erzählt hat. Also okay. Die Geschichte war halt irgendwie... Also die Geschichte wurde so erzählt, da ist das iPhone und ein Android-Telefon lag irgendwie auf dem Tisch und dann rief halt irgendwie auf dem Android, oder war es ein BlackBerry, ich weiß es gar nicht mehr, egal. Auf jeden Fall rief halt da auf dem BlackBerry jemand an und das Screen war gelockt, ja, und man konnte halt nicht sehen, wer anruft, sondern nur die Nummer. Sprich, es wurde nicht der Lookup gemacht, diese Nummer gehört zu diesem Adressbucheintrag und der Name angezeigt. Und das war so das Kernfeature, das dann in das iPhone eben im Vergleich zu diesem BlackBerry bei dem Kunden, bei dem Geschäftskunden dann irgendwie dazu die Geschäftskunden überzeugt hat, dann zu wechseln von RIM nach Apple, weil man eben sieht, wer anruft. Ja, aber genau. Keine Ahnung, ob das immer noch so ist oder ob das auch nur, ob da nichts dran ist an dieser Geschichte. Das ist auf jeden Fall eine Geschichte, die mir erzählt wurde, warum eben für das Telefonbuch oder für die Telefon-App dieses Adressbuch nicht verschlossen ist. Ja. Jetzt könnte man sagen, so man könnte die Systemprozesse irgendwie extra Rechte und so, dann ging es ja trotzdem. Aber dann könntest du halt, keine Ahnung, also die Notifications werden dann auf jeden Fall ein bisschen eingeschränkt. Es ist an der Stelle auf alle Fälle vielschichtig und die Entscheidung ist halt für weniger die Menschen naggen mit irgendwelchen komischen Rückfragen. Ja. Und die hat halt ab und zu dann, wenn es jemand missbraucht, Auswirkungen. Ja. Das sehen wir gerade und ich weiß nicht, ob Pass, also wie viel Schaden Pass jetzt da genommen hat, weil das ist wie bei Facebook. Wenn es einen integralen Teil vom Leben einnimmt, weil es eine sinnvolle Erweiterung ist, werden die Leute nicht wegspringen und die Neuen kommen eh nicht. Pass hat eine lange Historie in Sachen schwammig und seltsam und komisch. Ja, es ist ja schon ein Jahr alt, dieses Ding. Und aber vor ein paar Monaten nochmal gelauncht worden, weil es vor einem Jahr halt irgendwie keiner benutzen wollte. Und seit dem Relaunch ist es so ein bisschen gehypt worden und da haben es ein paar Leute wieder benutzt. Und da habe ich es mir auch wieder angeguckt. Und da habe ich so ein bisschen irgendwie so zwei, drei Mal da auch mich schlafen gelegt in Pars. Und dann hat einer von den Engineers von Pars einen Bekannten von mir dumm angemacht auf Twitter. Mhm. Und da dachte ich mir so, das muss ja jetzt nicht sein. Und hier mal, ich brauch's ja eh nicht, deswegen hier Account löschen. Und dann habe ich irgendwie, bla. Auf jeden Fall wollte ich dann meinen Account löschen und habe erstmal in der App geguckt, kann man hier den Account löschen? Und in der App ist natürlich nichts dazu. Ja, dann gehst du auf die Webseite und suchst so nach Account löschen und findest dann irgendwo im hintersten Winkel der FAQ so einen Absatz, wie lösche ich denn meinen Account? Da steht dann drin, ja, schreib uns doch mal eine Mail. Ja, und ich habe mir dann den Spaß erlaubt, um das tatsächlich auszuprobieren. Ich habe insgesamt 5 E-Mails geschrieben und 3-mal die Passleute angetwittert und war dann so hinreichend nervig, dass sie tatsächlich meinen Account gelöscht haben. Aber die Auskünfte, die ich da bekam, die fand ich auch sehr lustig, weil einmal hat mir dann der Support von Pass geschrieben, sie sind ja nur ein kleines Startup mit 20 Leuten und man müsste dafür Verständnis haben, dass sie viel Mail bekommen und die deswegen nur sequenziell abarbeiten können und sie haben noch kein Tool, um Accounts zu löschen. Das wird aber nächste Woche fertig. Ja, irgendwie gerade eben wird es fertig mit deiner Mail. Das war ja auch ganz, ganz seltsame Reaktion. Und also es ist jetzt nicht so, als gäbe es diese Firma schon ein Jahr und dann haben sie kein Tool angeblich, um Accounts zu löschen. Das war nicht geplant, dass jemand einen Account löschen möchte. Oh ja. Ja, aber also ich glaube, man kann es nur über den Druck von außen lösen. Weißt du, sonst müsstest du bei einem Programm, was dein Gewicht misst oder wo du dein Gewicht einträgst über einen Zeitraum, da kannst du auch nicht dann einen Button machen, bitte schick mein Gewicht nicht auf eine Seite und veröffentliche es. Also das sind so logische Sachen. Das lässt sich nicht allgemein lösen. Überhaupt diese Negativ-UI wäre mal eine interessante Case-Study so auszuprobieren. So immer Knöpfe drücken müssen, dass was nicht passiert. Naja. Stell mir da gerade Photoshop vor. Der malt dann immer so Bilder und du musst... Ja, gut. Genau. Nee, aber inzwischen hat sich da der Shitstorm wieder gelegt. Grube hat dann irgendwie so noch geschrieben, so das war jetzt die perfekte Antwort. Das fand ich ein bisschen total seltsam. Ja, das habe ich jetzt nicht so empfunden, dass das irgendwie so in der Außenkommunikation jetzt so perfekt war, was die da abgeliefert haben. Ja, so die einzig noch mögliche eigentlich. Ja, aber er hat schon geschrieben, so perfect response. Ja. Ja, naja, auf jeden Fall, die Sau ist durchs Dorf. Und wenn ihr euren Account löschen wollt, dann nehmt viel Zeit mit. Morgen ist ACTA-Demo. Wir haben letztes Mal schon drüber gesprochen. Samstag, ja. Das ist ja morgen. Also je nachdem, wann ihr diesen Podcast hört. Aber für uns ist es morgen. und da sollte man hingehen. Sag mal Samstag der 11. Samstag der 11. Ja, stimmt, weil nächste Woche ist wahrscheinlich ja auch keiner oder übernächste Woche keiner. Und dann, Ja. Ja. Ansonsten, 2012. Sonst Februar. Egal. Auf jeden Fall, es ist ACTA-Demo am Samstag. Und da sollte man hingehen. Und man sollte trotzdem noch hingehen, ja, weil es wurde jetzt heute Bericht erstattet von dpa, dass Deutschland jetzt erstmal die Ratifizierung von ACTA aussetzt. Mhm. Betonung auf erstmal. Und erstmal. Ja. Aber man hat wohl so ein bisschen Angst, so wie es aussieht. Es gab ja so einige Proteste auch schon in anderen Ländern. Also Doro Bär hat das ACTA ausgesetzt. Ja, ja. Doro Bär hat getwittert, dass sie ACTA verhindert hat, zusammen mit irgendwelchen... Wenn der zu ist, CSU-Net. Genau, CSU-Net. Ja. Und irgendwelchen Schülersprechern. Das ist 3D-Politik. 3D-Politik? Ja. Mhm. Hast du nicht mitgekriegt? 2D-Politik, 3D? Ach. Nee, das habe ich jetzt, Mann. Aber CSU.net hat ACTA verhindert. Ja. Wir Bericht erstatten exklusiv. Ist aber leider gar nicht so, sondern ist nur verzögert. Und Grünen, sie haben, irgendeine dieser Netzpolitikparteien, die Grünen, CSU, ich habe den Überblick verloren, es gibt so viele. Aber auf jeden Fall, man sollte sich jetzt nicht zurücklehnen, weil es ist wahrscheinlich nur so, dass sie einfach nur Angst haben. Ja, also sie haben halt irgendwie gesehen, oh, da in Polen, da wurde irgendwie viel demonstriert und jetzt hier auf Facebook sind auch schon tausende Menschen irgendwie Sabine Leutheusser-Schnarrenberger hat ja da auch irgendwie in den letzten Tagen so eine Kehrtwende vollzogen und gefühlt 3 Kehrtwenden, oder? Also es ist hin und her so ein bisschen. Und also sie sind sich gerade nicht so sicher, ob sie das jetzt durchziehen wollen oder nicht. Gut. Aber es riecht so ein bisschen danach, als hätte man einfach nur Angst und jetzt hier wir machen das erstmal nicht, also nicht öffnen, machen das dann irgendwann heimlich. Ja, so. So klingt das gerade. Insofern sollte man sich jetzt da nicht einlullen lassen und trotzdem morgen beim kalten Wetter raus. Und ja, aber es ist so gefühlt die erste Reaktion überhaupt auf ACTA. Ja, aber ja, also stimmt. Auf die ACTA-Proteste, die ja irgendwie schon seit Ewigkeiten gehen, als ACTA noch was ganz anderes war, aber halt mini waren. Ja, also die Proteste haben halt jetzt erst so wirklich Fuß gefasst mit Öffentlichkeitswirkung und halt Nummern, so im Sinne von viele Leute. Man merkt da halt, man kann die Leute auch erst mobilisieren, wenn es 5 vor bis 5 nach 12 ist. Mhm. Deswegen, also es ist eigentlich auch ganz interessant, wenn man da nochmal an Stuttgart 21 zurückdenkt. Im Grunde war es, glaube ich, total egal, wie demokratisch der Prozess war, wie es zu Stuttgart 21 gekommen ist. Stimmt schon. In dem Augenblick, wo die anfangen, da die Bäume abzusägen, merkst du plötzlich, oh, das gefällt mir nicht. Und dann wird protestiert. Also, naja, und das ist halt auch, der Prozess kann ja demokratisch sein und trotzdem halt nicht zugänglich. Ja, das ist ja auch das Problem, das ACTA im Prinzip hat. Da kann man jetzt nun wirklich nicht von dem demokratischen Prozess sprechen, aber zugänglich war er halt auch überhaupt gar nicht. Man hat hier nur erfahren, dass es das gibt, weil es irgendwie geleakt ist. Ja. Und insofern sind da schon ähnliche Mechanismen am Start, weil man halt irgendwann Tatsachen, vollendete Tatsachen, danke, gestellt wird und dann eben erst die Reaktion einsetzt von wegen so, hier, da wollte ich doch gar nicht. Ja, und irgendwie können wir uns auch bei Polen bedanken. Ja, scheint fast so. Weil hätte ich nicht erwartet, dass gerade da die Proteste aufflammen. Also jetzt gerade nach den Kaschinski-Brüdern vor ein paar Jahren und so weiter. Aber ich meine, wenn du so rechnest, dann kannst du sagen, bei uns ist irgendwie Merkel und trotzdem gibt es anscheinend Netzpolitik. Ja. Insofern kann man da auch nicht immer nach natürlich dem, was außen drauf klebt. Ich bin ja auch sehr froh drum. Ja. Genau, das ist so die Berichterstattung zu ACTA und geht mal morgen da trotzdem hin. Egal, was jetzt gerade so Stand der Dinge ist. Aber zieht euch warm an. Zieht euch warm an. Setzt euch am besten keine dieser lustigen Masken auf, weil das könnte potenzielle Probleme geben. So Vermummungs- und so Verbot technisch. Ja, ihr müsst es halt anmelden. Echt? Geht das? Also in Bayern ist das, glaube ich, trotzdem nicht erlaubt. Wenn du dich bei der Polizei meldest und deinen Namen angibst, kannst du deine Maske oder deine. Ach ja, stimmt, anfangen. So war das, genau. Aber es gibt keine generelle Ausnahme für Guy Fawkes-Masken. Die hatten sie nämlich beantragt und das kam nicht durch. Okay. Ja, nee, man muss sich dann zu erkennen geben einmal und dann kann man sich vermummen. Ja. Ja, vorsichtig sein, irgendwie keine Taschenmesser mitnehmen und so Blödsinn. Es gibt bestimmt, wir verlinken an der Stelle noch so ein bisschen Demo 101 Tutorial Gedöns. Da gibt's auch tolle Seiten, glaube ich. Jo. Bevor du jetzt zu Tweetbot kommst. Ja, das hast du gespoilert. Ja. Ich weiß. Entschuldige. Ich bin jetzt gerade in der Twitter-App drin und habe ja ein sehr schönes Phänomen, dass ich auf einen Link draufklicke, der zu Twitter führt und dann wird mir gesagt, ob ich mich denn nicht gerne bei Twitter anmelden möchte oder die iPhone-App runterladen. Mhm. Das ist, finde ich, schon grandios. Ja. Tja. Aus der iPhone-App raus. Das wollen wir mal schaffen. Ich finde es auch immer wieder grandios, wie er mir Links zerschießt. Ja. Also, weiß nicht, ob euch das auch passiert, aber wenn ihr auf Twitter auf einen Tweet geht und er dann im Hintergrund die Auflösung macht und die lange Form des Links erstellt, macht er ab und zu trotzdem die Markierung, die Linkmarkierung nur so lang, wie die kurze Form war und öffnet dann auch nur diesen Teil des Textes als Link und nicht den kompletten. Ist großartig. Und ich finde es auch unglaublich schlimm, wie sie die Suche mittlerweile kaputt gemacht haben, weil früher hat er dir einfach angeboten, was du als letztes gesucht hast und es geht nicht mehr. Und jetzt kannst du erzählen über Tweetbot. Ich hoffe, das sind gute Nachrichten. Ich wollte eigentlich nur noch jetzt anmerken, weil ich gerade noch den Chat verfolgt habe jetzt hier und das ist so, diese Ausnahmegenehmigung für die Guy Fawkes-Masken, die wurde nicht nur in Bayern beantragt, sondern auch anderswo. Und anderswo ist man wohl da progressiver und hier gerade in Frankfurt ist es zum Beispiel wohl erlaubt, so grundsätzlich. Ich hoffe, dass jetzt ohne Gewehr stimmt. Ja. Gut. Aber wie du sicht richtig sagst, wir kommen zu Tweetbot für iPad. Und für iPad gibt's das jetzt. Okay. Ja. Das ist der Grund, warum wir drüber reden. Es gibt zwar auch das neue lustige Tweetbot 2.0 Update für iPhone. Ich muss sagen, das hat sich jetzt aber für mich Also da hätte ich jetzt alleine nicht drüber geredet, weil so viel hat sich da nicht getan. Meines Erachtens sieht ein bisschen anders aus. Aber so das neue Killer-Feature ist also für mich jetzt nicht dabei. Aber eben, nachdem sie dann das angekündigt hatten und in den App Store gestellt hatten, dieses Update, meinten sie dann so, hier, wenn ihr diesen Tweet hier 1000 Mal retweetet, dann gibt's noch was Neues von uns. Und dann ging dieser Tweet natürlich um die Welt und irgendwie so, ich habe mal so ein bisschen auf Fafstar geguckt und es waren so 10 RTs pro Sekunde ungefähr geschätzt. Also es hat nicht lange gedauert, bis es dann seine 1000 Tweets hatte. Und dann hieß es dann auch kurz später hier so, guck mal, Tweetbot für iPad. Ja, interessant wäre ja gewesen, wenn die 1000 nicht zustande gekommen wären. Hätten sie das dann einfach in der Schublade liegen lassen oder? Oder Twitter-Accounts anlegen und selbst retweeten. Ja, oder sie hatten was anderes Kleines in der Schublade noch, was sie dann faktisch muss Tweetbots jetzt nicht damit rechnen, dass dieser Tweet dann nicht retweetet wird, wenn es was gibt. Aber siehst du, auf Tweetbot hat er das Bild jetzt aufgemacht. Ja, siehst du mal. Tweetbot ist nämlich auch toll. Und auch Tweetbot für iPad ist ziemlich toll. Und warum? Weil es ziemlich aufgeräumt ist, muss ich sagen. Also es ist halt das Gegenkonzept sozusagen zu der offiziellen Twitter-App auf dem iPad. Die ist ja so ein bisschen all over the place. Also schon auch cool, aber es gehen unglaublich viele Panels auf und es schrumpft Zeug zusammen und man kann hin und her rupfen und es ist irgendwie so sehr... eine sehr wilde UI, in Anführungszeichen. Das ist gar nicht im Negativ gemeint, sondern es ist einfach so, es ist viel los. Und bei Tweetbot ist alles sehr aufgeräumt. Ja, da hast du irgendwie links deine Funktionen, deine irgendwie Timeline und Replies und Mute-Filter und den ganzen Kram. Mhm. Und das bleibt da auch immer statisch alles da und bleibt am selben Fleck. Und rechts hast du halt deine, also jetzt, wir sprechen über Querformat, im Hochformat ist das ähnlich, aber gestauchter dann noch. Mhm. Und rechts hast du halt deine Timeline und oder das, was du halt gerade links ausgewählt hast. Und das bleibt statisch alles, wo es hingehört, in Anführungszeichen. Es ist ein bisschen so der unaufgeregte App-Design-Ansatz auf dem iPad zu Twitter. Und funktioniert gut. Es hat so also ein bisschen, schade, dass es kein Streaming-API benutzt. Sonst könnte man das iPad irgendwo hinstellen und das würde so live mitstreamen, was gerade auf Twitter passiert. So hat es halt irgendwie diesen 5-Minuten-Refresh oder 2 Minuten, weiß gar nicht, Refresh, dass es eben immer nur nachlädt, wenn er pollt und nicht automatisch. Aber an sich ist es eine schöne App, muss ich sagen. Ja, wenn man irgendwie so einen eher konservatives ist ein dummes Wort, aber einen unaufgeregten, aufgeräumten Twitter-Client sucht fürs iPad, das sind, glaube ich, 2-3 Euro, die man da für Tweetbot investieren muss. Ja, 2,39 war das. Und ist eine extra App fürs iPad. Also ist es nicht Universal Update von der iPhone-App, sondern darf man nochmal extra zahlen. Ja. Ist auch okay. Ja. Bei dem Preis. Ich weiß gar nicht, was Tweetbot fürs iPhone kostet, aber glaube auch nicht recht viel mehr. Ja, das dazu. Das war jetzt irgendwie vorgezogener Konsumteil, habe ich so ein bisschen das Gefühl, kommt mir gerade so. Aber es fällt auch unter Nachrichten. Und Nachrichten gibt es auch wieder von Motorola und dem Amtsgericht Mannheim. Das ist ja jetzt, das wird ja jetzt Running Gag, glaube ich, weil jede Woche gibt es eine neue Entscheidung aus Mannheim zum Thema Motorola gegen Apple. So auch diese Woche. Es geht um ein Patent, das CDMA betrifft. Und diesmal hat Motorola verloren. Also der Winning Streak, also die Gewinnsträhne, ist wohl vorbei jetzt erstmal, also erstmal gebrochen. Ja, das Gericht hat gesagt, so hier, nee, da verstößt jetzt Apple nicht dagegen und lass das mal. In Aufbereitung von letzter Woche. Wir haben ja dann noch gesagt, so hier, die Push-Services scheinen jetzt auch irgendwie verboten zu sein in Deutschland. Ja. Ist tatsächlich so, also diese Injunction steht nach wie vor, dass Apple da sich gezwungen sieht, aufgrund einer Patentverletzung gegenüber Motorola Push-E-Mail für seine iCloud-Kunden in Deutschland abzuschalten. Ist aber noch nicht passiert, oder? Ist noch nicht passiert, aber steht aus. Und die Entwicklung, die wir auch letztes Mal hatten, dass Apple kurzfristig alte iPhones und alle iPads mit UMTS nicht mehr verkaufen durfte, ist jetzt erstmal aufgeschoben, aber nicht aufgehoben. Ausgesetzt. Ist ausgesetzt. Wie die Akta-Zustimmung. Genau. Also da droht uns oder droht Apple an der Stelle auch noch gegebenenfalls eine Wiederaufnahme dieser Geschichte. Ist aber lustig, also man kann sich auf fosspatents.blogspot.org kann man sich so die ganze Geschichte und Strategie durchlesen, warum das alles so ist, wie es ist und warum das alles so absurd ist, wenn man sich für diesen Patentkram irgendwie so ein bisschen interessiert. Da steckt überall noch irgendwie mindestens 2-3 Ebenen tief seltsame Politik dahinter. Okay. Da liest man zum Beispiel auch, dass jetzt Samsung weiterhin seinen Galaxy Tab verkaufen darf, weil da wurde ja erstmal verboten und dann redesigned und dann wieder geklagt von Apple gegen dieses redesignte Galaxy Tab 10.1n. Da hat das Gericht jetzt aber festgestellt, letzte Woche am Freitag auch, glaube ich, dass das jetzt noch, dass das ausreichend anders ist als ein iPad und deswegen darf es weiterverkauft werden. Ah, man kann jetzt ein Galaxy Tab kaufen. Man kann ja weiterhin das, also konnte man ja vorher auch nach dem Redesign, aber man kann sich jetzt auch darauf verlassen, dass man es weiterhin kaufen kann. Ich habe das Redesign gar nicht mitbekommen. Schönes Wort übrigens, das ich gelernt habe auf diesem Blog, ist FRAND, F-R-A-N-D. Und das ist ein Akronym für Fair, Reasonable and Non-Discriminatory. Und, in welchem Kontext? Im Sinne von Patentlizenzierung. Okay. Also eine Patentlizenzierung muss wohl fair, reasonable und non-discriminatory sein. Ja, du kannst nicht sagen, so hier, ihr kriegt ein Patent und ihr nicht. Ja, also, okay. Und das ist so die Verteidigung, die Apple da wohl im Wesentlichen fährt und wahrscheinlich auch andere. Und ich fand das ein tolles Akronym, FRAND, F-R-A-N-D. You're not friend. Ja, wenn euch das interessiert, wie gesagt, wir verlinken an der Stelle einen Blog, ist aber irgendwie auch so nicht so wahnsinnig spannend, wenn man ehrlich ist. An dieser Stelle schiebe ich kurz einen Audiokommentar ein und dann kommen wir zum Konsumteil. Aber vorher der Audiokommentar. Hallo Fanboys, super Podcast, weiter so. Ich suche ein Buch oder Informationsquellen zum Mac OS X Betriebssystem auf dem Desktop, also zu Lions, Nolepad, was auch immer. Aber eher wie das Betriebssystem intern aufgebaut ist, sprich über die Betriebssystemarchitektur, die Ordnerstruktur, die Security-Struktur, User-Gruppenverwaltung, was ich mit Terminal und dem Unix-Befehlszeilen alles machen kann. Also eher so wirklich die technische Referenz zum Mac OS X. Also nicht, was ich alles in der grafischen Oberfläche machen kann, iCloud und so weiter, sondern wirklich die Architektur. Wenn ihr dazu irgendwelche Bücher, Links, Tipps, Infos habt, bitte verlinken. Das war's auch schon. Danke, ciao und weiter so. Dankeschön. Ich glaube, dem jungen Herrn kann geholfen werden. Ja, es ist, glaube ich, schon ein bisschen outdated inzwischen, weil ich glaube nicht, dass es... So viel Grundlegendes verändert sich jetzt da auch nicht auf der Ebene. Oh, ich glaube schon. Naja, ein bisschen. Aber ich glaube schon, gerade mit Lion ist da schon einiges passiert. Aber so grundsätzlich, wenn einen diese Tiefe interessiert, ich habe gemerkt, mich hat es nicht so viel interessiert, als ich dieses Buch gelesen hätte, der kann sich besorgen macOS 10 Internals a Systems Approach von Amit Singh. Genau. Und da ist von unten nach oben quer sämtliche interner Kram beschrieben und ja. Ja, also das wiegt circa 2 Kilo, dieses Buch, gefühlt. Ich glaube mehr. Oder mehr? Ich hätte eher so 5 gemeint oder so. Das ist wirklich so eine Hand dick. Ja. Und auf dünnen Papierseiten. Also jetzt nicht so handdick, sondern so. Die, so wie die Hand Breite. Die Breite einer Hand in der Höhe, also ja. Ja, also es ist dick. Es ist dick. Es ist, es ist von jemandem geschrieben, der sich wirklich auskennt, der sich wirklich da reingegraben hat und das, was da drin steht zu der Version, ist auf alle Fälle korrekt. Ja, Amit ist einer von den Guten, definitiv. Ja, auch wenn er bei Google gearbeitet hat. Ach ja, macht er ja nicht mehr mittlerweile, gell? Nee, anscheinend nicht mehr. Ja. Ja. Aber der hat sich da wirklich, der hat ja auch dieses Blog zum, wie heißt es, irgendwas mit Core? irgendwas mit Kernel-Dings. Da hat er interessante Dinge geschrieben, auch Defragmentierungsgeschichten. Genau, also der hat wie HFS Plus funktioniert, also er hat auch teilweise dann zwischendurch so Blog-Einträge und Artikel geschrieben. Kernel-Task hieß, glaube ich. Kernel-Task, genau. Und der hat sich da richtig tief reingegraben und dann eben auch dieses Buch geschrieben und im Zuge dieses Buchs sich auch richtig tief reingegraben. Hat damals irgendwie den Motion-Sensor vom MacBook als erstes dokumentiert und so Kram auch. Und der hat wirklich Ahnung von dem, was er da schreibt, und das Buch ist dementsprechend auch fundiert und reißt erstmal so die Entstehungsgeschichte an von macOS 10 und geht halt dann in die Details überall rein und erklärt alles haarklein. Ja. Erwartet aber auch viel vom Leser an der Stelle. Also ist jetzt nicht so, was kann ich im Terminal machen, sondern wenn ich was mit dem Terminal mache, durch welche Befehle wird es dann gemacht und durch welche Komponente im System wird es ausgelöst, jetzt im Gegensatz zu Linux oder sowas. Ja. Ist eher so auf der Ebene. Ja. Also es ist jetzt kein Handbook im Sinne von, wie benutze ich, sondern eher so ein Internals. Ja, was suche ich gerade? Eine Referenz. Ja, ich habe ein Bild im Kopf gehabt. Oh, sorry. Ein Röntgenbild. Ein Röntgenbild von macOS 10. Genau. Nun ja, es gibt auch Chaos-Radios zum Thema, die sind natürlich nicht ganz so in epischer Breite wie dieses Buch. Schon aufgrund dieses Umfangs, das Buch hat, aber das ist bestimmt auch ein schöner Einstieg. Ansonsten kann man echt nur den Sing empfehlen, glaube ich, wenn man wirklich tief einsteigen will und verstehen will, was so ganz unten passiert. Jo. Schön. Dann haken wir diesen Hörerkommentar als erfolgreich behandelt ab und kommen zurück zu unserer Liste von Dingen, die man konsumieren kann. Und ganz oben steht bei mir hier Scorekeeper XL und ich weiß gar nicht, was das ist. Ich habe den Tipp über Twitter gekriegt. Das ist eine ganz simple App, einfach um bei Brettspielen zum Beispiel Scores zu keepen, also Scores Punkte zu zählen. Mhm. Die ist ganz schick gemacht, die App kann fast nichts. Das, was sie kann, kann sie ganz gut, hat aber trotzdem auch einen kleinen Haken. Ich weiß nicht, sie ist vor allem schick und hübsch. Das ist dieses seltsame Ding mit dem Dominik, der die ganze Zeit schon rumspielt, das irgendwie so aussieht wie eine, ja, wie was eigentlich? Sieht so ein bisschen aus wie eine Windows, wie heißt es, Windows Mobile? Nee. Ja, Windows Phone heißt es. Windows Phone, also so vom Style her Windows Phonic, also so, aber ja, auch anders. So eine Mischung aus LKs und Windows Phone. Ja. Also ich mache eigentlich nur die Animationen, so wahnsinnig hübsch sind die Grafiken gar nicht, aber die Animationen sind ganz nett. Ja. Es ist für manche Spiele ganz gut geeignet, wo ich einfach linear Punkte bekomme, Plus oder Minus. Hm. Jetzt zum Beispiel bei meinem neuen Spiel geht's nicht, weil da ist auch noch die Reihenfolge, in der du Punkte bekommst, wichtig. Okay. Also es kann eben sein, dass du mit 9 Punkten weiter vorne bist oder mit 9 Punkten weiter hinten, und das kann man da zum Beispiel nicht machen. Was auch ein bisschen nervt, ist, ja, du hast immer noch eine kleine Reihenfolge. Also wenn du zuerst auf die 9 kommst, dann stehst du vorne. Wenn ich als Zweiter auf die 9 gezogen werde, stehe ich hinten. Okay, ach, und das macht er hier nicht? Und das geht hier, ja, du kannst es halt nicht einstellen bei der App. Ich überlege gerade, er sortiert nämlich schon nach der Reihenfolge. Ja, ja, das schon. Und er sortiert zumindest nicht um. Also er macht genau das Verhalten standardmäßig. Nee, macht er nicht. Weil du kannst nämlich Minuspunkte kriegen. Und dann macht das nicht, dann macht das falsch rum. Aha. Mach ich jetzt null? Was mich ein bisschen nervt, ist, also was eigentlich schön ist, wenn du drauf tippst, jetzt auf das Plus hier, ja, dann steht da 3+1=4. Also weil ich einen Punkt bekommen habe. Das ist eine nette Information, aber du kannst sie nicht wegklicken oder so, sondern die bleibt halt einfach eine Sekunde oder so stehen und erst nachdem die weggeht, wird umsortiert. Ja. Also es sind halt manche Sachen, für manche Fälle ist es nett, ich glaube, die kostet sogar auch gar nichts. Im Moment kostet sie nichts, ist eine Aktion, danach wird sie wahrscheinlich wieder was kosten. Ja. Heißt Scorekeeper XL. Mhm. Es gibt viele Scorekeeper im Ding, deswegen ist es wichtig da dazu. Und ja, verlinken wir ja. Genau. Ja, wer da, weiß ich nicht. Vielleicht. Und sie kann auch Musik spielen. Aber man kann sie als Klavier benutzen. Wenn man den Sound anmacht, ja, und was so drückst du da gerade, dass das passiert? Bei der Spielerauswahl. Ach so, mal den Sound kann man auch wieder ausmachen. Ja, den kann man auch ausmachen. Es ist relativ minimalistisch, und wenn man Punkte im Sinne von Zahlen messen will, auf alle Fälle eine nette App, lohnt sich dabei zu haben. Sehr schön. Wunderbar. Ich habe auch was mitgebracht, und zwar 2 Sachen sogar. Aber die erste Sache ist was Feines, nämlich ein Remake von Space Quest. Space Quest 2, wohlgemerkt. Ein Remake? In welchem Sinne Remake? Naja, also wenn du dich zurückerinnerst an Space Quest 2, Das war auf einem, ich habe das gespielt auf einem portablen PC 286 mit einem grünen Röhrenmonitor. Der war ungefähr so wie Tims Equipment, wenn er so Audio durch die Gegend zieht. So in der Größenordnung war der. Genau. Da habe ich Space Quest 2 gespielt. Das war mehr so luggable und nicht notebookable und so. Auf jeden Fall, Space Quest 2 war ja damals irgendwie so ein noch MCGA-Spiel, glaube ich. In der besten Variante. Nicht mal. Nicht? CGA, ich glaube, es ist doch der MCGA schon. Egal, auf jeden Fall. Nee. Also MCGA ist ja die 256 Farben aus der freien Palette. MCGA war super. Meinst du nicht EGA? Nee. MCGA war das. Ach ja, richtig, du hast recht. Also ja. Es gab, deshalb war es, ich glaube, CGA wirklich. Wenn überhaupt EGA vielleicht, aber nicht. Ja, also es musste sich auf jeden Fall mit sehr wenig Farben und geringer Auflösung beschränken. Ja. Und sah halt dementsprechend auch etwas krude aus. Mhm. Und jetzt hat sich da eine Fangemeinde, die sich im Internet gruppiert hat, als infamousadventures.com, hat sich gedacht, jetzt hier berüchtigte Adventure müssen wir irgendwie in die Neuzeit oder zumindest in eine neuere Zeit als die, in der sie veröffentlicht wurden, bringen. Mhm. Und hat dementsprechend viele Grafiken und auch alle Texte neu gemacht. Und zwar Texte neu gemacht im Sinne von eingesprochen. Das bedeutet, das ist ein Talkie. Das ist jetzt ein Talkie, wie man damals gesagt hat. Mhm. Sprich, es gibt Sprachausgabe. Man kann jetzt also Roger Wilco in Space Quest 2 sowohl besser sehen als auch endlich hören. Okay. Und das Ganze ist kostenlos. Und warum ich jetzt erst drüber rede und nicht erst schon im Dezember, weil im Dezember kam das Ganze ursprünglich, ist jetzt frisch, gibt es eine Mac-Version davon. Was schick ist, weil sie haben King's Quest 3, glaube ich, auch schon gemacht und das kam nicht für Mac, da kam nur genau, für PC. Genau. Und jetzt haben sie sich gedacht, hier, jetzt haben wir auch die Tools für den Mac. Jetzt gibt es auch für den Mac und dementsprechend kann man sich das einfach runterladen. Das sind, glaube ich, so 200-300 Megabyte. Kostet nichts. Ist eine Fangeschichte und funktioniert auch gut. Ich habe es mal ein bisschen angefangen und Sprachausgabe ist ganz passabel. Das ist jetzt irgendwie nicht so super professionelles so, aber klingt sehr gut, finde ich, dafür, dass es halt ein Fanprojekt ist und es sieht auch gut aus. In welcher Rechtssituation bewegen die sich eigentlich? Weil sie ja die komplette Story und den Namen. Ja, das ist so eine Fair-Use-Geschichte. Okay, ja, hoffentlich. Ja, ich glaube, sie haben zumindest von L.O. ist es, glaube ich, auch gewesen damals, oder Space Quest? Ich weiß gar nicht. Also sie haben, glaube ich, von Larry auf alle Fälle. Ja, aber ich glaube, so die ersten Space Quests waren, glaube ich, auch von L.O., wenn ich mich nicht täusche. Wahrscheinlich täusche ich mich. Ich glaube, sie haben da zumindest so eine Handschlag, ist es okay, wenn wir das machen, Geschichte irgendwie im Start, aber wird ihnen wahrscheinlich auch nicht viel bringen, wenn wirklich die Kacke dampft. Tja, aber coole Sache. Ja. Ladebefehl. Falls ihr denn einen Mac habt. Ja, oder Windows-Rechner. Ja, aber vielleicht, Menschen haben ja auch inzwischen nur iOS-Geräte. Tja. Für die Menschen mit nur iOS-Geräten habe ich ja auch was. Nämlich ich empfehle Ghost Trick. Ghost Trick von Capcom ist eine ursprünglich für den DS erschienene Detektivgeschichte. Detektivgeschichte. Ja. Ist vom Stil her so ein bisschen wie Phoenix Wright. Okay. Also es ist sehr storylastig. Diese so dialoglastige Anwalts Adventure-Serie, genau. Mhm. Und hier ist man aber kein Anwalt, sondern man ist ein Detektiv und man ist noch dazu ein toter Detektiv. Das heißt eigentlich hauptsächlich tot. Ja. Ich weiß noch gar nicht, dass ich ein Detektiv bin. Ich entnehme Detektiv dem Untertitel dieses Spiels. Stimmt. Weil da steht irgendwas von Dingsbums Detective. Ich habe gar nicht den Untertitel. Ghost Detective? Nee, ja. Ghost Trick. Dingsbums Detective, ich hab's vergessen. Egal. Auf jeden Fall, du schlägst es gerade nach und ich erzähle dabei. Mhm. Die Geschichte ist, man ist tot und wacht auf. Also man wacht auf und ist tot sozusagen. Was jetzt erstmal eher ungewöhnlich ist und stellt halt dann fest, oh hier, es passiert nicht jeden Tag, dass man aufwacht und tot ist. Stellt fest, oh, jetzt bin ich hier im Geist und plötzlich sieht man eben da seinen eigenen toten Körper liegen und sieht auch im Zuge dessen, dass da jetzt da noch weitere Verbrechen stattfinden, weil man ist nämlich Opfer eines einer Straftat im Sinne von man ist erschossen worden geworden. Phantom Detective ist es. Phantom Detective, siehst du mal, da wusste ich es doch. Naja, auf jeden Fall sieht man dann, da ist eine junge Frau auch gerade da, wo man gestorben ist und die wird auch gerade bedroht von eben jemand mit einer Waffe, der wohl auch einen selbst auf dem Gewissen hat. Zumindest vermutet man das zu diesem Zeitpunkt. Mhm. Und stellt sich später auch als, nee, nicht spoilern hier. Egal. Auf jeden Fall, diese Frau wird bedroht und man wird dann von einer Schreibtischlampe angesprochen, man sollte sich doch jetzt mal hier nützlich machen. Genau, das Tutorial ist eine Schreibtischlampe? Das Tutorial besteht daraus, dass eine Schreibtischlampe, die erklärt, wie das funktioniert in dieser Geistwelt und was man da so machen kann. Als Büroklammer. Und ja, es ist keine Büroklammer, es ist eine Schreibtischlampe. Und Windows war ein Adventure, jetzt verstehe ich. Ja. Word ist ein einziges Adventure. Ja, Word, du bist tot. Sehr ja, manchmal fühlt es sich doch so an, als wenn man tot, wenn man Office benutzen muss. Naja. Aber warum ist es eine Schreibtischlampe? Weil Geister unbeseelte Gegenstände besetzen. Das ist auf Deutsch schwierig. Ja, also, Possess. Es gibt keinen Verb zu etwas besessen doch, sein. Besessen machen sein, das ist passiv. Doch, da gibt was. Jetzt hast du es. Ich hab's gewiped. Ja. Das Gegenteil ist austreiben. Können Besitz ergreifen von unbeseelten Gegenständen. Ja. Und damit dann diese besessen sind, weißt du? Und manche dieser Gegenstände kann man dann sogar noch manipulieren mit einem so einen Trick. Und das ist dann der Ghost Trick. Genau. Der Name ergibt sich nämlich daraus, dass man in diesem Spiel wesentlich immer zwei Optionen hat, entweder Ghost oder Trick. Und mit Ghost geht man in diese Geisterwelt, in der man von einem Gegenstand zum anderen hüpfen kann. Das ist dann auch immer eine Frage, wie weit sind die voneinander entfernt und kann ich da einfach hin? Ja. Genau, das Ganze ist 2D, das heißt, man hat so einen Radius, so weit wie man kommt. Man muss immer genügend Gegenstände in der Reihe haben, damit man von A nach B kommen kann. Mhm. Oder dann mit dem Trick diese Gegenstände dazu bewegen, dass sie sich bewegen oder irgendwas tun. Genau. Und wenn du Glück hast, dann kannst du diese Gegenstände eben auch manipulieren mit dem Trick. Da musst du also aus der Geisterwelt erstmal wieder raus und dann drückst du den Trickknopf und dann macht dieser Gegenstand was. Ja, also kannst du zum Beispiel einen Mixer Besitz ergreifen von einem Mixer und dann drückst du Trick und dann geht der Mixer an. Ja, oder bist dein Kühlschrank und dann geht Tür auf. Solche Geschichten. Ja. Und dann hast du ein Fahrrad und das fährt dann. Und wenn man in die Geisterwelt wechselt, dann freest die reale Welt praktisch. Man hat immer so ein Zeitfenster. Genau. Das heißt, auch wenn sich Dinge irgendwie schnell bewegen, kann man zum richtigen Zeitpunkt in die Geisterwelt wechseln und dann kann man so ein bewegtes Objekt dazu benutzen, von A nach B zu kommen. Genau, das ist nämlich jetzt genau der Punkt. Man kann nämlich nicht nur entweder Geist sein oder einen Trick machen, sondern man kann auch 4 Minuten man kann zurück in die Vergangenheit reisen, 4 Minuten, bevor jemand anders stirbt. Genau, wenn jemand gestorben ist. Richtig. Ja, nur dann. Jetzt kann man nicht einfach so, weil ist ja klar, ja. Sondern wenn jemand tot ist, kann man in den einfahren und dann kann man eben nicht den bewegen, sondern man kann 4 Minuten zurück, kann dann angucken, was passiert ist in den 4 Minuten, was glaube ich nicht immer wirklich 4 Minuten ist. Ich weiß auch nicht, aber es fühlt sich schon immer sehr lang an. Ja. Und dann hat man es einmal gesehen und danach kann man praktisch eingreifen. Genau, es ist also konkret in diesem Fall, den ich gerade angefangen hatte zu beschreiben, so, dass diese junge Frau halt dann auch Opfer eines Gewaltverbrechens wird. Und man hat dann eben durchaus die Chance, dieses Gewaltverbrechen zu verhindern, indem man dann 4 Minuten, bevor das Gewaltverbrechen passiert, zurückreist und diverse Gegenstände manipuliert und dann den Täter zu einem anderen Ausgang der Geschichte verhilft. Genau, und wenn man irgendwas macht, was die Geschichte verändert, dann wird immer das Schicksal abgewendet. Genau. Und das ist mehr oder weniger so ein Zwischen-Safe-Point, weil man kann das beliebig oft tun und immer wieder zurückhopsen und alles Mögliche ausprobieren. Aber wenn man es praktisch insgesamt abgewendet hat, dann kann man nicht wieder nochmal zurückhüpfen. Also so. Und zwischendurch eben gibt es Zwischenstopps, damit man nicht immer wieder alles so vorne machen muss, weil es ist, muss schon auch dazu gesagt werden, dass es schon sehr textlastig ist und diese Story zwar, also mir gefällt sie gut, aber man muss schon auch in der Stimmung sein, wirklich viele Texte zu lesen und das auch viele immer wieder mal zu lesen. Also das ist ursprünglich ein DS-Spiel und das hält sich halt sehr an die Konventionen dieser Plattform, das heißt, es gibt keine Sprachausgabe und es kommen halt immer Textboxen, die man wegklicken muss. Genau, ja, man kann, das ist halt vielleicht auch ungewohnt. Ein Tipp am Rande an der Stelle, wenn man mal was zu früh weggeklickt hat, was ich nicht glaube, kann man auch so nach oben swipen auf der Box, dann hat man die komplette Konversation als Liste. Wenigstens das. Nun ja, aber die Geschichte ist an sich interessant. Also mir macht die bisher sehr viel Spaß und ich fühle mich eben an Phoenix Wright auch erinnert im Sache, ich mache das gerne, weil ich die Story weiterverfolgen will. Und im Wesentlichen ist man jetzt erstmal damit beschäftigt, rauszufinden, wer einen da jetzt eigentlich umgebracht hat. Genau, weil man hat natürlich auch sein Gedächtnis verloren. Weil natürlich. Wenn man stirbt, verliert man erstmal ein bisschen Gedächtnis. Ja, ja, ja. Also man selbst, die anderen nicht ja, so. Ja. Ja, mal. Nun ja, aber auf jeden Fall ist es so, diese Geschichte ist interessant und da komme ich auch zum wesentlichen Punkt gerade. Man kann das jetzt einfach mal ausprobieren. Es kostet nämlich nichts. Ja. Die ersten zwei Kapitel der Geschichte sind nämlich umsonst. Was man auch schon so eine halbe Stunde oder so oder eine Stunde vielleicht wirklich damit verbringen kann. Und wenn man dann angefixter ist, dann kann man eben die restlichen 8 Kapitel auch noch nachkaufen. Oder sind es 8 oder sind es 13? Mehr, glaube ich. Ich glaube bis 17 haben sie gemeint. Aber ich weiß echt? Nicht, wie kurz die hinteren sind. Ich dachte, ich habe alles gekauft und es wären irgendwie insgesamt. Es geht irgendwie 3 bis Ende. Ja, ja. Also man kann da in Paketen dann eben noch Kapitel nachkaufen. Man kann das Gesamtpaket kaufen, das kostet, glaube ich, $10 insgesamt. Ja, oder man kann inkrementell mehr kaufen. Und dann zahlt man natürlich auch ein bisschen mehr. Und genau. Ich bin angetan, habe mir das dann auch gleich ganz gekauft, weil ich will das durchspielen. Ja, habe ich auch gemacht und vielleicht auch, weil wir jetzt noch gar nichts über den Grafikstil gesagt haben, das ist, finde ich, ist ja, relativ interessant. Ja, der Grafikstil ist so ähnlich wie jetzt bei Another World. Also so eine sehr, sehr detaillierte Animation, aber mit so farbflächigen Charakteren. So, so ja. Quasi eine vektorbasierte, gerotoscopte Animation mit vielen Farbflächen, wie du richtig sagst. Ja, genau. Also sieht hat einen hübschen Stil an der Stelle. Ab und zu nervt er ein bisschen, weil die alle Animationen ablaufen, aber die meiste Zeit macht es doch Spaß und gefällt und vor allem sind auch wirklich viele Charaktere und auch viele Orte. Und also ich merke halt schon, es ist halt ein ausgewachsenes Spiel, was man auf der Plattform immer nicht so erwartet. Ja, also dasselbe, wenn das nur für iOS gemacht worden wäre, hätte ich so eine Stunde Spielzeit oder sowas angedacht. Und hier ist es schon deutlich mehr und fühlt sich fast schon zu lang an. Aber schon auch angenehm, weil es gefällt ja. Man kann ja auch gut wechseln. Ja, ist auf jeden Fall eine Empfehlung, finde ich. Genau. Definitiv. Mehr DS-Konvertierungen. Ja. Und dann haben wir so als letzte Kaufempfehlung, Verkonsumierungsempfehlung, den Frederik. Den Frederik. Was ist denn der Frederik? Ich kenne den Frederik nicht. Der Frederik, den habe ich kurz vor knapp hier nochmal geöffnet aus dem App Store, weil ich ab und zu gehe ich einfach durch den App Store und schaue, was die Leute so. Du gehst durch den App Store. Ja, genau, durch den App Store, was die Leute so haben. Ich fahre ja immer durch den App Store. Das Ding heißt Frederik Resurrection of Music HD Complete. Vielleicht gibt es auch eine Lite-Version, wo man mal ein bisschen reingucken kann. Und das Ganze ist ein recht absurdes Spiel. Man ist Frederik Chopin, der von den Toten wieder aufgeweckt wird. Das passiert ja auch durchaus öfter in Videospielen, glaube ich. Ja. Eternal Sonata ist ja auch so ähnlich, oder? Ja, so ein bisschen. Na, weiß ich nicht. Ich bin nicht weit genug gekommen bei Eternal Sonata. Hat einen ganz tollen Grafikstil. Also ist so dieses animierte Comic-Stil. Hat tolle Sprachausgabe. Und das eigentliche Spiel zwischen den schönen Sequenzen ist so mehr Guitar Hero gegen den Computergegner. Vom Gefühl her, aber auf einem Keyboard. Okay. Und immer so im Stil des Gegenüber, also des Gegners mehr oder weniger. Man reist da so ein bisschen in der Weltgeschichte rum und die Leute pöbeln einen an, wie schlimm es doch war, dass sie Chopin spielen mussten. Ach so, in ihrer das Jugend. Ist quasi und Street Fighter Tournament mit Piano Hero. Genau, und es ist auch dann so, wenn man so Piano Hero mäßig sich da durchgespielt hat, dann ist auch das Ende eine Musicality. Ah, okay. Und so, ja. So versus und okay. Funktioniert gut, also das Spiel selber, also mit der Klaviatur, das ist so nicht ganz eine Oktave und da kommen die Noten runter und man muss halt treffen, wenn sie so in der Mitte sind, man kann ein bisschen sliden, also es ist von dem, was man so auf dem iPad so tippen kann und machen kann, eigentlich ganz gut, im Hintergrund gibt es eine schöne Animation, also der Grafikstil passt, die Idee ist lustig und ja, das war mir nach dem bisschen Antesten gleich eine Empfehlung wert. Das ist schön, ja. Also die Präsentation ist auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ja. Und wenn das Spiel auch noch Spaß macht, dann ist es ja echt, ja. Ja. Wollen wir auch mal angucken. Das ist sehr seltsam. Frederik. Super ja, ohne seltsam, Musik ja. Ist natürlich auch nochmal schräg. Ja. Ja. Ja. Schön. Und damit liegen wir voll super in der Zeit. Ja. Naja, so halbwegs. Und können uns dann im Prinzip auch schon verabschieden für diese Woche. Ja, der Laptop lüftet ja auch schon. Ja, ja, ja. Dieser Stream-Laptop lüftet schon wieder, aber hoffentlich hört man es auf der Aufnahme nicht. Dann wäre mein Kommentar ja auch irgendwie für die Katz, wie richtig. So oft am Ende. Ja. Ja, ja. Gut. Sonst haben wir nichts mehr. Insofern sagen wir einfach auf Wiedersehen. Happy Rausschmeiß. Ciao, ciao. Bye.